Das Ziel ist ja der Machtgewalt. Er wollte Herrscher sein. Er war ein Nazi sein. Dieser Mann gibt es nicht mehr. Der dritte Reich ist lange her. Doch Nazis gibt es immer noch. Er Deutscher. Nazi-Schwein. Ihr könnt uns nicht heil schreien. Nazi-Schwein. Alle sind die Schanze rein. Die Frage wurde in diesem Land. Nimm da wenig überhand. Wenn wir nichts dagegen machen, werden wir bei den Nazis lachen. Politiker und Polizei, Führer mit der Braune frei. Faschos sind gemachte Leute. Jeder mit der Braune Beute. Nazi-Schwein. Ihr könnt uns nicht heil schreien. Nazi-Schwein. Handeln in die Schanze rein.